Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 5, 419, an Schiller. Nach einer Redoute, welche meine Fakultäten schlimmer voneinander getrennt hat, als die Philosophie nur immer tun kann, war mir ihr lieber Brief sehr erfreulich und erquicklich. Mir war die schlosserische Schrift nur die Äußerung einer Natur, mit der ich mich schon seit 30 Jahren im Gegensatz befinde, und da ich eben in einem wissenschaftlichen Fache, in dem Falle bin, über beschränkte Vorstellungsarten, Starrsinn, Selbstbetrug und Unredlichkeit zu denken, so war mir diese Schrift ein merkwürdiger Beleg. Die Newtonianer sind in der Farbenlehre offenbar in demselbigen Fall. Ja, der Pater Castell gibt geradezu Newton selbst Unredlichkeit Schuld, und gewiss geht die Art, wie er aus seinen Lectionibus Opticis die Optik zusammenschrieb, in diesem Sinne über alle Begriffe. Er hat offenbar die schwache Seite seines Systems eingesehen. Dort trug er seine Versuche vor wie einer, der von seiner Sache überzeugt ist und in der Überzeugung mit der größten Konfidenz Blößen gibt. Hier stellt er das Scheinbarste voraus, erzwingt die Hypothese und verschweigt oder berührt nur ganz leise, was ihm zuwider ist. Was uns im Theoretischen so auffallend ist, sehen wir im Praktischen alle Tage. Wie sehr der Mensch genötigt ist, um sein einzelnes, einseitiges, ohnmächtiges Wesen nur zu etwas zu machen, gegen Verhältnisse, die ihm widersprechen, die Augen zuzuschließen und sich mit der größten Energie zu sträuben, glaubt man seiner eigenen Anschauung nicht, und doch liegt auch hiervon der Grund in dem tiefern, bessern der menschlichen Natur, da er praktisch immer konstitutiv sein muß und sich eigentlich um das, was geschehen könnte, nicht zu bekümmern hat, sondern um das, was geschehen sollte. Nun ist aber das Letzte immer eine Idee, und er ist konkret im konkreten Zustande. Nun geht es in ewigem Selbstbetrügen fort, um dem Konkreten die Ehre der Idee zu verschaffen und so weiter. Einen Punkt, den ich schon in einem vorigen Briefe berührte und der einen im Praktischen oft selbst überrascht und uns an andern ganz zur Verzweiflung bringt. Die Philosophie wird mir deshalb immer werter, weil sie mich täglich immer mehr lehrt, mich von mir selbst zu scheiden, dass ich um so mehr tun kann, da meine Natur, wie getrennte Quecksilberkugeln, sich so leicht und schnell wieder vereinigt. Ihr Verfahren ist mir darin eine schöne Beihilfe, und ich hoffe bald, durch mein Schema der Farbenlehre uns Gelegenheit zu neuen Unterhaltungen zu geben. Ich habe diese Tage das Werk des Robert Boyle über die Farben gelesen und kenne in diesem ganzen Felde noch keine schönere Natur. Mit einer entschiedenen Neigung zu einer gewissen Erklärungsart, die freilich auf den chemischen Teil, den er bearbeitet, noch so leidlich passt, erhält er sich eine schöne Liberalität, die ihn einsehen lässt, dass für andere Phänomene andere Vorstellungsarten bequemer sind. Die Unvollkommenheiten seiner Arbeit erkennt er sehr klar, und seine Darstellung ist in diesem Sinne sehr unnett. Er unterlässt nicht, seine Meinung vorzutragen und auszuführen, aber immer wie einer, der mit einem Dritten spricht, mit einem jungen Manne, und diesen immer ermahnt, alles noch besser zu untersuchen und zu überdenken. Er berührt fast alle bedeutende Fragen und beurteilt das meiste mit sehr viel Sinn. Nur die zwei ersten Abteilungen seines Werks sind eigentlich ausgearbeitet. Im letzten sind die Experimente weniger methodisch zusammengestellt. Er schrieb das Werk, da er schon sehr an den Augen litt, aus einzelnen Papieren und aus dem Gedächtnis zusammen, um das, was er gedacht und erfahren hatte, nicht untergehen zu lassen. Er spricht mit einer erfreulichen Klarheit und Wahrheit vom Wert und Unwert seiner Bemühungen und scheint mir bis jetzt in diesem Fache der Einzige, der nach des Bacco gutem Rat gearbeitet hat. Sein Buch kam ein Jahr früher heraus, ehe Newton auf seine Hypothese fiel und mit derselben ganz anti-bakonisch dieses Feld tyrannisierte. Wären nur noch zwei Menschen auf Boyle gefolgt, welche dieses Fach in seiner Art fortbearbeitet hätten, so wäre uns nichts zu tun übrig geblieben und ich hätte meine Zeit vielleicht besser anwenden können. Doch man wendet seine Zeit immer gut auf eine Arbeit, die uns täglich einen Fortschritt in der Ausbildung abnötigt. Leben Sie recht wohl. Ich wünsche guten Sukzess Ihrer Arbeiten. Weimar am 10. Februar 1798. G.